So erging Samüs Ruf an ganz Israel, und die Israeliten zogen in den Kampf gegen die Philister und lagerten sich bei Eben-Haeser, während die Philister sich bei Afek gelagert hatten. Die Philister griffen Israel an, der Kampf aber ward ungleich, die Israeliten unterlagen den Philistern, und es wurden auf dem Kampfplatz auf freiem Felde gegen 4000 Mann erschlagen. Als aber das Volk ins Lager zurückgekommen war, sprachen die Vornehmen Israels: Warum hat uns Jahwe heute den Philistern unterliegen lassen? Wir wollen die Lade mit dem Gesetze Jahwes aus Silo zu uns herholen, dass er in unsere Mitte komme und uns aus der Gewalt unserer Feinde errette. Da sandte das Volk nach Silo und man holte von dort die Lade mit dem Gesetze Jahwes der Herrscharen, der über den Cheruben thront, und die beiden Söhne Elis, Hophni und Pinehas, begleiteten die Lade mit dem Gesetze Gottes. Als aber die Lade mit dem Gesetze Jahwes ins Lager einzog, da erhob ganz Israel ein so lautes Jubelgeschrei, dass die Erde erdröhnte. Als nun die Philister das Jubelgeschrei erschallen hörten, fragten sie: Was bedeutet dieses lautschallende Jubelgeschrei im Lager der Hebräer? Und als sie nun erfuhren, dass die Lade Jahwes ins Lager gelangt sei, da fürchteten sich die Philister, denn sie dachten, Gott ist zu ihnen ins Lager gekommen, und riefen: Wehe uns nunmehr, denn dergleichen ist früher nie geschehen. Wehe uns! Wer wird uns aus der Gewalt dieser gewaltigen Gottheit erretten? Das ist dieselbe Gottheit, die die Ägypter mit allerlei Plagen und mit der Pest schlug. Rafft euch zusammen und zeigt euch als Männer, ihr Philister, damit ihr nicht den Hebräern dienstbar werdet, wie sie euch dienstbar waren. So zeigt euch denn als Männer und kämpft. Da kämpften die Philister, die Israeliten aber unterlagen und flohen, ein jeder in seine Heimat. Die Niederlage war eine sehr schwere, es fielen von Israel 30.000 Mann Fußvolk. Die Lade Gottes aber wurde weggenommen, und die beiden Söhne Elis, Hophni und Pinehas, kamen um. Ein Benjaminit nun lief von der Wahlstatt weg und gelangte noch am selben Tage nach Silo mit zerrissenen Kleidern und mit Erde auf dem Haupte. Als er ankam, saß Eli auf einem Stuhle neben dem Tor und spähte nach der Straße aus, denn sein Herz bangte um die Lade Gottes. Als nun der Mann kam, um der Stadt die Kunde zu bringen, da schrie die ganze Stadt auf. Als Eli das laute Geschrei hörte, fragte er: Was bedeutet dieses laute Geschrei? Da trat der Mann eins herzu und brachte Eli die Kunde. Eli war aber 98 Jahre alt, und seine Augen waren starr geworden, so dass er nicht mehr sehen konnte. Als nun der Mann zu Eli sagte: Ich bin der, der von der Wahlstatt gekommen ist, und zwar bin ich heute von der Wahlstatt geflohen. Da fragte er: Wie ist es gegangen, mein Sohn? Der Bote gab ihm zur Antwort: Geflohen ist Israel vor den Philistern. Dazu ist dem Volk eine große Niederlage beigebracht, auch deine beiden Söhne, Hophni und Pinehas, sind tot, und die Lade Gottes ist genommen. Da nun, als er von der Lade Gottes berichtete, fiel jener neben dem Tore rücklings vom Stuhle, brach das Genick und starb, denn er war alt und ein schwerer Mann. 40 Jahre war er Richter über Israel gewesen. Seine Schwiegertochter aber, das Weib des Pinehas, war hochschwanger. Als sie nun die Kunde vom Verluste der Lade Gottes vernahm, und dass ihr Schwiegervater und ihr Gatte tot seien, da sank sie nieder und gebar, da die Wehen über sie kamen. Als es nun mit ihr zum Sterben ging, sprachen die Weiber, die sie umstanden: Sei getrost, du hast einen Sohn geboren. Sie gab jedoch keine Antwort und achtete nicht darauf, sondern nannte den Knaben Ichabod, indem sie sprach: Dahin ist die Ehre von Israel. Wegen des Verlustes der Gotteslade und wegen ihres Schwiegervaters und Gatten. Und sie rief aus: Dahin ist die Ehre von Israel, denn die Lade Gottes ist genommen.